Bayern 2 Nachtmix mit Barbara Steidl. Im April 1983 erscheint auf dem US-amerikanischen Label Rock'n'Roll Records das Album Weird Al Yankovic. Starring ein weirder Kalifornier, der Akkordeon spielt. In a bus down the boulevard, and the pace was pretty packed. Yeah. But a seesaw had to stand with the perverts in the back. It was smelling like a locker room. There was junk all over the floor. We're already packed in like sardines, but we're stopping to pick up more. Look out! Another one rides the bus. Another one rides the bus. And another comes on, and another comes on. Another one rides the bus. Hey, he's gonna sit by you. Another one rides the bus. There's a suitcase poking me in the ribs. There's an elbow in my ear. There's a smelly old bum standing next to me. He hasn't showered in a year. Well, I think I'm missing a contact lens. I think my wallet's gone. And I think this bus is stopping again. Let a couple more freaks get on. Look out! Another one rides the bus. Another one rides the bus. And another comes on, and another comes on. Another one rides the bus. Hey, he's gonna sit by you. Another one rides the bus. Another one rides the bus. Another one rides the bus. Ow! Another one rides the bus. Hey, hey! Another one rides the bus. Hey, hey, hey, hey, hey. The window doesn't open and the fan is broke and my face is turning blue. Yeah. I haven't been in a crowd like this since I went to see The Who. I should have got off a couple miles ago, but I couldn't get to the door. There isn't any room for me to breathe. Now we're gonna pick up more, yeah. Another one rides the bus. Another one rides the bus. And another comes on, and another comes on. Another one rides the bus. Hey, he's gonna sit by you. Another one rides the bus. Natürlich nicht so fett produziert wie Another One Bites the Dust von Queen, aber durchaus schmissig und auch unterhaltsamer, vor allem durch die Fart Noises, die Pupsgeräusche im Hintergrund. Diese Parodie von Weird Al Yankovic bringt sein Debütalbum im Jahr 1983 auf Platz 139 der Billboard-Charts. Und das, obwohl wahrscheinlich viele Leute damals wie heute nicht so recht wissen, ob sie das, was Weird Al Yankovic da macht, ernst nehmen können. Yankovic erinnert sich 2006 in einem Interview an den typischen Absagesatz beim Suchen nach einem Plattendeal in den frühen 80ern. Oh, it's that kind of music. Novelty music. Novelty music. Das ist ein ähnliches No-Go wie ach, du bist ein Kleinkünstler. Ugh. Dieses Würg, also der hörbare Ekel nach dem Punkt, das wird selten ausgesprochen, aber spürbar ist es doch. Dabei hat diese Novelty-Music Weird Al Yankovic reich gemacht und berühmt. Heute hat er 15 Alben und jede Menge Compilations draußen. 2022 war ein Biopic über ihn mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle immerhin in einigen Kinos zu sehen. Vor genau 40 Jahren veröffentlicht er sein selbst betiteltes Debütalbum mit 5 Parodien und 7 eigenen Songs. Und natürlich, hey, Novelty Music lässt grüßen seinem Akkordeon. Neben seiner Version des Queen-Überhits Another One Bites the Dust hat Yankovic auch keine Scheu vor dieser Rock'n'Roll-Hymne. To drool. chocolates in my locker at school. Yeah, but chocolate's getting old. Vanilla just leaves me cold. There's just one flavor good enough for me. Yeah, me. Don't give me no crummy teaspoon. I know what I need. Baby, I love Rocky Road. So won't you go and buy a half a gallon, baby? I love Rocky Road. So have another triple scoop with me. Ow! They tell me ice cream junkies are all the same. All the soda jerkers know my name. When their supply is gone, then I'll be moving on. But I'll be back on Monday afternoon. You'll see. Another truckload's coming in for me. All for me. I'm singing. I love Rocky Road. So won't you go and buy half a gallon, baby? I love Rocky Road. So have another triple scoop with me. Ow! And throw away the key. Singing, I love Rocky Road. So won't you go and buy half a gallon, baby? I love Rocky Road. So have another triple scoop with me. I love Rocky Road. So won't you go and buy half a gallon, baby? I love Rocky Road. So have another triple scoop with me. I love Rocky Road. So won't you go and buy half a gallon, baby? I love Rocky Road. So have another triple. Gut. Weird Al Yankovics Hymne auf die real existierende Schoko-Marshmallow-Eiscreme Marke Rocky Road. Das nimmt dem 1981er I Love Rock'n'Roll Bekenntnis von Joan Jett die Ernsthaftigkeit. Seine Liebe zum Essen zelebriert Weird Al Yankovic in einigen seiner Parodien. 1993 hat er ein Food-Album veröffentlicht. Joan Jett sagte über die Rocky Road-Version ihres Hits: Das Original kommt übrigens von der britischen Band Arrows. Also Joan Jett sagte wohl mal, we didn't love it. Fun Fact: Yankovics Material werde wohl am besten von seiner Hauptzielgruppe, 11-Jährigen, verstanden. Das weiß das musikjournalistische Portal Allmusic. Gibt aber zu bedenken, dass Kinder in diesem Alter die Originale längst nicht so gern haben wie die Weird Al Yankovic-Versionen. Nachfrage an meinen 11-jährigen Sohn. Kennst du Weird Al Yankovic? Ja. Kennst du einen Song von ihm? Ja, tausende gefühlt. Du kennst ja jetzt viele Songs von ihm. Kennst du dann auch immer die Originale? Weil der macht ja so Parodien immer. Meistens ja. Aha. Was ist jetzt dein Lieblingssong von ihm? Attack of the Radioactive Hamsters from a Planet Near Mars. Und das Original? Das ist keine Parodie. Das sind originaler Songs. Hat er auch ein paar gemacht. Danke. Bitte. Be back. vom Album UHF von Weird Al Yankovic ein Stück über einen Angriff der radioaktiven Hamster von einem Planeten nahe Mars. Weird Al Yankovic, geboren am 23. Oktober 1959, aufgewachsen im kalifornischen Linwood, beginnt sein Debütalbum mit einer Parodie, die zwar gut ist, aber nicht so richtig zündet. Heute hätte er das wahrscheinlich anders kompiliert, eher mit Another One Rides the Bus begonnen oder mit I Love Rocky Road und nicht mit Ricky, einer relativ braven Alternative zu Mickey, im Original von der US-amerikanischen Sängerin und Choreografin Toni Basil. Hören wir mal rein. Hello. You're so fine, you're so fine, you blow my mind. Hey, Lucy! Hey, Lucy! Oh, Ricky, you're so fine, you play your bongos all the time. Hey, Ricky! Hey, Ricky! Oh, Lucy, you're so fine, how I love to hear you whine. Hey, Lucy! Was Weird Al Yankovic immer sehr am Herzen liegt, das ist der korrekte Umgang mit Sprache. In seinem Song Word Crimes reitet er auf den Spelling-Regeln so richtig herum und er disst die, die Grammatikregeln nicht drauf haben. Auch in seinen eigenen Texten sitzt jedes Wort, jeder Reim. Das eben gehörte Ricky ist ein Dialog zwischen Lucy. Hier singt die Schauspielerin Tress MacNeille, die später auch in den Simpsons, bei Futurama und als Daisy Duck zu hören sein sollte. Ja, und dann ist da Ricky, den singt Yankovic. Ricky spielt in einer Rumba-Kapelle Congas und Maracas und er reißt Lucy damit nachts aus dem Schlaf. Deswegen endet der Song auch als Rumba und ist nicht nur eine Parodie auf Mickey von Toni Basil, sondern auch auf die amerikanische 50s-Sitcom I Love Lucy. Der in meinen Augen an Pädophilie grenzende Songtext von My Sharona wird von Weird Al Yankovic wieder in die safe Welt der Elfjährigen gerettet. Es geht mal wieder ums Essen. Um Toast mit Mortadella, mit Bologna, mit Wurst. Vergessen wir The Knack, aber Achtung, es wird gerülpst bei Weird Al Yankovic. Aber immerhin im Takt. Yeah! show me how. Spread it on a little of this bologna, hoping that we don't run out. Don't run out. If we do, I'm sure that I'll miss bologna. Never gonna stop. Eat it up. Such a tasty snack. I always eat too much and throw up. But I'll still be back for my, yeah. Woo! My bologna. My bologna. Vom 40 Jahre alten, selbstbetitelten Album Weird Al Yankovic, My Bologna. Zeit für ein kleines Essens-Special, denn Parodien, die mit Nahrungsmitteln, kleinen Häppchen oder schlimmer Völlerei daherkommen, die gehören zu Alfred Yankovic wie das Weird zu seinem Künstlernamen. Vor allem seine beiden Michael Jackson-Versionen, die dazu auch noch mit exzellenten Videoclips daherkommen, die haben ihn für viele, auch für mich, zum wahren Helden der Novelty-Music gemacht. Fangen wir mit den wilden Gangs an, die sich zum gegenseitigen Verprügeln in einer irgendwie rechtsfreien Zone verabreden und dort Messer und Moves rausholen, bis ein Typ im roten Lederjäckchen einen neuen Kurs bestimmt. Der Typ ist bei Beat It Michael Jackson. Bei Eat It ist es Weird Al Yankovic. Oh, was singt er da für Lyrics? Have some yogurt, have some more spam. It doesn't matter if it's fresh or canned. Just eat it, eat it. Don't you make me repeat it. Sehr autoritär klingt das. Und dann? Have a banana, have a whole bunch. It doesn't matter what you had for lunch. Ha! Klare Gesellschaftskritik an Eltern, die ihren Kindern das Essen diktieren. Nicht nur in den 80ern ein Problem und auch nicht nur in den USA. Danke, Weird Al Yankovic, für deine Weisheit. Yeah. Das Gitarrensolo in Edith hat nicht Eddie Van Halen gespielt. Der ist bei Michael Jackson zu hören, sondern Weird Al Yankovics Producer, der Rockgitarrist Rick Derringer. Michael Jackson hätte übrigens amüsiert auf Edith reagiert, heißt es. Die Single hat sich megamäßig gut verkauft. 4 Jahre später, 1988, hat Weird Al Yankovic noch einen Michael Jackson-Hit foodifiziert. Er hat aus dem böse Jungs-Song Bad ein Stück namens Fat gemacht. Merke, einmal von Yankovic parodiert, kann ein Song niemals mehr gehört werden, ohne dass man dabei an die Parodie denkt. Your butt is wide, well mine is too. Just watch your mouth, or I'll sit on you. The word is out, better treat me right. Cause I'm the king of cellulite. Ham on, ham on, ham on whole wheat. Alright. My zippers bust, my buckles break. I'm too much man for you to take. The pavement cracks when I fall down. I've got more chins than Chinatown. But I never used a phone booth and I never see my toes. When I'm going to the movies, I take up 7 rows because I'm fat, fat, I'm fat. Ja, who's fat? Fun Fact. Seit 1992 lebt Weird Al Yankovic vegetarisch, heißt es, und nur deswegen nicht vegan, weil er ab und zu einfach gerne mal eine Pizza mit Käse isst. Back again, my car was gone. Well, I didn't know it was that. Der King of Parodies hat sich vor 40 Jahren Stevie Nicks Stop Dragging My Heart Around angenommen. Das Stück hat übrigens Tom Petty geschrieben, zusammen mit Mike Campbell. Bei Weird Al Yankovic geht es nicht um den klassischen Liebeskummer, sondern um Herzschmerz wegen eines 1964er Plymouth, um wiederholtes Falschparken, Scham und Pleite sein. Alles für das geliebte Auto. Das Akkordeon-Solo hat Yankovic selbst gespielt. Der Legende nach hat er das Instrument mit 7 Jahren für sich entdeckt. Sein Coming-out als Comedian hatte er mit 16 in der Radiosendung von Dr. Demento. Damals war er in der Oberstufe. Später war er mit Dr. Demento's Show auch auf Tour und hat darüber erste Kontakte zu Bands, Venues und Fans geknüpft. Und die Liebe zur Polka, die zieht sich durch Yankovics Gesamtwerk. Wie auch das Akkordeon. I'll Be Mellow When I'm Dead ist ein Yankovic-Original auf seinem Debütalbum und eine Kampfansage sowohl an jede Form von Szene-Lifestyle mit der aus der heutigen Sicht überraschenden Zeile I don't want no part of that vegetarian scene. Naja, Yankovic ist halt einfach Vegetarier und er zelebriert das nicht so wie zum Beispiel Gwyneth Paltrow. Wow, man, can you relate? I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead. I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead. I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead. I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead, I'll be mellow when I'm dead. Wow! Weird Al Yankovic parodiert nicht nur durch das Neutexten von bestehenden Songs, sondern auch, indem er singt wie jemand anders. Zum Beispiel wie ein Rock'n'Roll-Sänger à la Elvis Presley. I got my alligator boots, I wear my pants skin tight, I wear my dark sunglasses in the middle of the night, and when I look in the mirror, I'm in such an awesome sight, it makes me want to kneel down and pray. I'm so adorable and charming, I'm sure that you can see, and everybody's always trying to hang around with me. They tell me I'm the greatest and it's hard to disagree, cause I'm so perfect in every way. And I'm so cute I can hardly stand it, and I'm so handsome honey I could just die. I know you'll never be as wonderful as me, but at least you can try, cause I'm such a groovy guy. I'll make you wear a harness and I'll show you who's the boss. Of course, if you refuse, well, honey, it's your loss. I mean, I don't do this with just anyone. So, baby, how can you say it's all over? So how can you tell me goodbye? So now you tell me that you're leaving me for good, and all I want to know is why. I mean, after all, I'm really such a groovy guy. Text von Such a Groovy Guy kritisiert Narzissmus. Yankovic schrieb das Stück für eine Freundin, deren Ex-Freund fragte, nachdem sie mit ihm Schluss gemacht hatte, I'm such a groovy guy, why would you break up with me? Tja, vielleicht hatte er sie nicht oft genug zum Mittagessen eingeladen, denn girls just wanna have lunch. Like to buy new shoes, and others like driving trucks and wearing tattoos. There's only one thing that they all like a bunch. Oh, girls, they wanna have lunch. Oh, girls just wanna have lunch. I know how to keep a woman satisfied when I, without my diner's card, their eyes get so wide. They're always in the mood for something to munch. Oh, girls, they wanna have lunch. Oh, girls just wanna have, that's all they really want, some lunch. Don't ask them to dinner or breakfast or brunch, cause girls, they wanna have lunch. Oh, girls just wanna have. Girls, they wanna have lunch. Girls, wanna have. like she got a hole in her neck, and I'm the one that always gets stuck with a check. Can't figure out how come they don't weigh a ton. Oh, girls, they wanna have lunch. Oh, girls just wanna have, that's all they really want, some lunch. Don't know for certain, but I got a hunch those girls, they wanna have lunch. Oh, girls just wanna have lunch. Auf dem Album Dare to be Stupid ist nicht nur eine Cyndi Lauper-Parodie mit Essensbezug und Rülpsgeräuschen drauf, sondern auch eine Version von Madonnas Like a Virgin. Ich wusste ja in meinen Teenie-Tagen weder, was a Virgin noch was a Surgeon ist. Somehow I made it through. I'm just an intern, I still make a mistake or two. I was last in my class, barely passed at the institute. Now I'm trying to avoid, yeah, I'm trying to avoid a malpractice suit. Hey, like a surgeon, cutting for the very first time, like a surgeon, organ transplants are my line. Better give me all your gauze, nurse, this patient's fading fast. Complications have set in, don't know how long he'll last. Let me see. Und so bekommt die Zeile »I can hear your heartbeat for the very last time« einen ganz anderen Touch. Lola von den Kings macht er zu Yoda und Billy Joels Bekenntnis It's still rock'n'roll to me heißt bei Weird Al Yankovic It's still Billy Joel to me. Ob Novelty Music für Elfjährige wirklich eine Beleidigung ist? Yankovic hat mehr als 12 Millionen Alben verkauft und über 1000 Live-Konzerte gegeben, trotzdem oder gerade weil er auf seinem eigenen Weg geblieben ist. Well, hey, how you doing? Have a seat, have a drink. Boy, it's good to see you. What can I say? Oh, sorry, gotta run. We'll get together again. Say, what was your name anyway? Well, we're working on the problem. We'll get back to you soon, yeah. But don't try to call me. I'll be in a meeting every afternoon for a year, maybe longer. Keep in touch. Just thanks for dropping by and have a nice day. The check's in the mail. Hey, you're beautiful. Don't ever change. The check's in the mail. Would I lie to you? Well, hey, wait a minute. What's the matter? Hold on. You want me to fork over the loot? You say you hate my guts. You wanna take me to court. And you got yourself a lawyer with a three-piece suit. Well, I'm proud to say you're not the only critic of mine, yeah. So if you wanna sue me, I'm afraid you're gonna have to wait in line. Take a number. Thanks for calling. Who loves you, baby? Don't forget to read the fine print. Say the check's in the mail. Hey! You're beautiful. Don't ever change. The check's in the mail. Would I lie to you? Oh, trust me. Checks in the mail. Hey, you're beautiful. Don't ever change. You know what I mean. Why don't you leave a message with my girl? I'll have lunch with your machine. So baby, won't you sign on the dotted line? Gonna make your dreams come true. The check's in the mail. Would I lie to you? Ende der Stunde, Ende des Kennenlernens von Weird Al Yankovics selbstbetiteltem Debütalbum, das Ende April seinen 40. Geburtstag feiert. Den nächsten Nachtmix gibt's morgen um 23.05 Uhr auf Bayern 2. Unter Pop and Rewind in der ARD Audiothek gibt's jetzt schon viel zum Anhören und Entdecken. Am Mikro verabschiedet sich Barbara Streidel mit dem Buckingham Blues, eine Hommage an die damals 2 Jahre verheiratet lebenden Royals. Charles und Diana aus dem Jahr 1983. Gonna tell you a story about Chuck and Diane, couple British kids from the palace at Buckingham. Chucky wants to grow up and be a polo star and ride his little horse. Goes hunting and leaves Diana alone. she fixes her hair and she talks on the princess phone. Chunky's still trying to figure out what his job's supposed to be, and Diane's the fashion leader of the aristocracy. I say, hey, Lady Di, tell me, where'd you get them shoes? Oh, well, hey, naughty, naughty, looks like you got them Buckingham blues. Oh, being heir to the throne, well, it must be awful hard. Out on the front yard. And Lady Di, well, she must have it pretty rough. Gotta hang around the house all day making babies and stuff. Another game of croquet, then they're off on a Caribbean cruise. Well, hey, Baba Reba, they really got them Buckingham blues. Oh, I tell the truth. No Twinkies with their afternoon tea. Never had a dinner made by Chef Boyardee. Being in the spotlight is a hard life to choose. Diane.